Die Adler, die Abteilung des Generalstabes der koreanischen Volksarmee, machte am 11. Juli eine ernste Warnung bekannt im Zusammenhang damit, dass die USA und Südkorea trotz des einmütigen Protestes der TVRK und vieler anderer Länder der Welt schließlich den Beschluss gefasst haben, das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea einzuführen. Darin hieß es, um die Kritik an THAAD-Stationierung in Südkorea zu vermeiden, erklären die Feinde, die gemeinsame südkoreanisch-amerikanische Expertengruppe habe durch mehrmonatige Überprüfung die militärische Wirksamkeit dieses Systems bestätigt und notwendige Maßnahmen für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit getroffen. Und um den Widerstand der Nachbarländer der koreanischen Halbinsel vorzubeugen, behaupten sie so wistig, der Radar von dem System, das in Südkorea abgestellt werde, sei einer mit kurzer Reichweite für die terminale Etappe und keiner mit langer Reichweite für Vorrücken. Das heißt, THAAD soll ein defensives Mittel bedeuten, das nur gegen nukleare und Raketendrohung durch die Armee der TVRK verwendet werde. Die eigensinnige Behauptung über die Drohung durch die TVRK, wovon die Kriegs- und Konfrontationsfanatiker reden, findet bei keinem Verständnis. Die THAAD-Stationierung ist direktes Produkt der gemeinen Weltherrschaft-Ambition der USA, die nach militärischer Oberhand über asiatisch-pazifischen Raum streben und der bösen Umtriebe der südkoreanischen Behörden, die sich für die Konfrontation mit den Landsleuten einsetzen und mit Unterstützung der USA einen Angriff auf den Norden unternehmen wollen. Das Regime von Park Geun-hye beschloss schließlich auf Zwang der USA mit Blutsteuern im astronomischen Betrag das unvollendete THAAD-System einzuführen, dessen militärische Wirksamkeit noch nicht genügend geprüft ist und das mit starken Hochleistungswellen Menschenopfer verursachen könnte. Es beweist, dass das Regime von Park Geun-hye eine beispiellose Schar der schlimmsten Landesverräter ist. Die revolutionären Streitkräfte der TVRK halten den Schutz der obersten Führung, die für alle Armeeangehörigen und Bewohner lebenswichtig ist, für ihre größte Mission und die erste Mission für Schutz des Vaterlandes und Volkes. Seit dem Zeitpunkt, in dem der Standort von THAAD, Aggressionsmittel der USA für Weltherrschaft in Südkorea, festgestellt wird, tritt die physikalische Entgegnungsmaßnahme der TVRK zu dessen Beseitigung in Kraft. Die südkoreanischen Behörden werden durch Stationierung von THAAD, was unerbittliches Feuer der TVRK veranlassen würde, ihren Selbstuntergang beschleunigen. Die Revolutionsstreitkräfte der TVRK werden weiterhin im Vorposten für Schutz des Friedens und der Sicherheit sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch in Nordostasien und der Welt ihre Macht allseitig verstärken. Die revolutionäre starke Armee von Park Geun-hye wird die aggressiven Kriegsumtriebe der eigenmächtigen USA und ihrer Diener nicht im geringsten zulassen und weitere mutige militärische Maßnahmen ergreifen.